Habt ihr schon mal was von Schlossgespenstern gehört? Sicher. Natürlich weiß man, dass es keine Gespenster gibt, und selbst der Pumuckl hält sie für ein glattes Märchen. Aber es gibt alte, etwas versponnene Leute, die behaupten steif und fest, dass es Schlossgespenster gibt. Jakob, der alte Diener der Gräfin zur Linden, gehört zu diesen Leuten. Aber wahrscheinlich glaubt er deshalb daran, weil er lange auf dem etwas düsteren gräflichen Schloss gelebt hat und es in dem alten Gemäuer eben mal immer irgendwo raschelt und knistert und knarzt. Seit ein paar Jahren aber ist die Gräfin in ihre Stadtwohnung gezogen, die mit wunderschönen alten Möbeln eingerichtet ist. Eines Tages fuhr der gräfliche Wagen vor Meister Eders Werkstatt vor, und der Chauffeur und der Diener Jakob luden vorsichtig eine kleine Kommode aus und brachten sie zu Meister Eder. Und der gräfliche Diener Jakob sagte ehrfürchtig: 16. Jahrhundert. Ein Stück aus unserem Schloss, Herr Eder. Mhm. Die Frau Gräfin lässt Sie bitten, die etwas beschädigten Intarsien wieder zu ergänzen, mhm. Herr Eder. Ja. Wissen Sie, die Feuchtigkeit auf unserem Schloss ist sehr groß. Ja, ja, das ist ein bisschen aufgezogen. Das kriegen wir schon wieder hin. Ja. Aber rechte Distelarbeit ist es schon. Oh. Ja, lassen Sie es halt da. Das Stück soll jetzt in der Stadtwohnung stehen, Herr Eder. Da kommt es mehr zur Geltung, sagt Frau Gräfin. Ja, da hat sie auch recht. Ja, Frau Gräfin möchte es aber nicht zu lange bei Ihnen herumstehen lassen. Es ist sehr wertvoll und die Gefahr... Ja, mir ist es auch lieber, wenn ich es wieder draußen habe. Sie können es übermorgen abholen. Oh, das ist sehr schön. Frau Gräfin wird Ihnen sehr zu Dank verpflichtet sein, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Und sagen Sie der Frau Gräfin einen schönen Gruß. Dankeschön, Herr Eder. Und ich werde Ihren Gruß der Frau Gräfin übermitteln. Ich möchte mich auch nicht länger herumstehen wissen und wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie auch von mir einen Gruß an die Frau Gräfin übermitteln möchten. Ich bin nämlich auch aus dem 16. Jahrhundert so. Und meine Innereien leiden unter dieser Feuchtigkeit. Ja, du hast aber gut aufgepasst, Pumuckl. Was ist das eigentlich da in Asien oder wie? Nein, in Tarsien. Weißt du, das ist ja Einlegearbeit. Ja, schau, wie die Gurken so. Na, schau, das Muster, das da im Holz drin ist, das hat vor ein paar hundert Jahren ein Schreiner handgeschnitzt und eingelegt. Ui. Schön, gell? Ui, das ist sehr schön. Aber du legst nie was in das Holz rein, oder? Nein, heutzutage ist man davon abgekommen. Ja. Aber die Frau Gräfin hat viel so alte Sachen. Da, jetzt staunen, wenn du das sehen könntest. An der Wand hängen lauter alte Uhren, die ticken durcheinander. Ui. Und an der einen Wand sind alte Schwerter aufgehängt. Ja. Alle von den gräflichen Ahnen. Ja, sogar eine echte Ritterrüstung steht in der Ecke. Eine Ritterrüstung. Die ein Urgroßvater von der Frau Gräfin wirklich getragen hat. Ja, und sagt, ja, du, ganz viele Uhren. Ja, große und kleine. Ja. Die einen ticken ganz hell und die anderen ganz tief. Und bei einer, da tanzt alle Stunde ein Mandel oben rum zum Glockenspiel. Und das muss aber schön sein. Und der macht immer so Tanz da. Und die Schwerter, die klirren die auch? Ja, von allein nicht jedenfalls. Ja, aber die müsste man ja dann vielleicht mal zum Klirren bringen. Ja, du brächtest sie schon zum Klirren. Ja. Wenn du das so runterschmeißen tätst, nicht? Oh, das muss ja noch viel schöner sein. Und was ist das, Ritterrüstung? Ritterrüstung. Ja, das ist ein Gewand aus Eisen, nicht? Ja. Das glänzt wie Silber. Oh. Und auf dem Helm ist ein roter Federbuschen. Ja. Muss nicht bequem gewesen sein, so ein Gewand. Aber wahrscheinlich ist alles bloß Gewohnheit. Auch so ein Gewand aus Eisen haben oder aus Silber vielleicht. Und machst du mir vielleicht so ein Gewand? Na, du, für Schmiedearbeiten bin ich nicht zuständig. Ja, und das zieht der Mann an, der das Kästchen gebracht hat, oder? Vielleicht okay. Spricht er deshalb so fein, weil er immer zu Hause die Rüstung anzieht. Ach, woher? Das ist der Diener von der Frau Gräfin. Und die Frau Gräfin, die zieht das auch nicht an. Nein, die Frau Gräfin ist eine Frau wie alle anderen auch. Eine sehr nette Frau sogar. Ach so, dann steht die Rüstung einfach nur so herum, weil es eben ein Gewand ist, ja. Das man nicht aufhängen kann. Ja, na ja, vielleicht. Weißt du was? Das will ich mir anschauen. Die Uhren und die Schwerter und die Rüstung. Und weißt du, wenn du die Kommode zurückbringst, dann gehe ich mit. Ja, das ging mir gerade noch ab. Nein, du tätst in der gräflichen Wohnung allerhand Unsinn anrichten. Nein, lieber nicht. Doch, doch. lieber schon. Außerdem bringe ich die Kommode nicht hin, sondern die wird wieder abgeholt. Ja, ja, und dann werde ich eben mit abgeholt. Du untersteh dich. Ich will der Frau Gräfin keinen Ärger machen und du bleibst da, verstanden? Ja, verstanden habe ich es schon. Mein Einverständnis zum Verstehen kann ich dir aber leider nicht übermitteln. Ich glaube nämlich, dass Kobolde in gräflichen Gemächern aufs Gemächlichste hinpassen. Nein, also das glaube ich nicht. Und da braucht man heute gar nicht streiten. Bis übermorgen ist noch viel Zeit. Es war leider nicht genug Zeit, um den Kobold die Erzählung von den gräflichen Herrlichkeiten vergessen zu lassen. Als die Kommode abgeholt wurde, ließ sich der Pumuckl tatsächlich mit abholen. Die Stadtwohnung derer von Zur Linden war geradezu ein Paradies für Kobolde. Schon allein der Kristalllüster mit den vielen glitzernden, geschliffenen Glasstückchen war ein Erlebnis. Mit einem Satz sprang der Pumuckl hinauf. Wie das klirrte. Oh, das ist ja eine klingelnde, singelnde Schaukel. Schön durcheinander klimpern, so. ja, das ist wie Musik, wie Koboldsmusik. Hey, du da, hey, steh nicht so dumm da, du Silbermann, sonst klettere ich in dich hinein. Ist gar nicht wahr, ich mag gar nicht reinklettern, es ist nämlich viel zu dunkel da drin. Ich gehe lieber zu den Schwertern. Schwerter sind nämlich ein sehr hübsches... Ui, da sind sie ja. Die sind schön. Das wäre was für den Meister Eder zum Wurst runterschneiden. Ob die runterfallen, wenn man an dem Nagel da herumnagelt? Mal probieren. Oh, ruck, oh, ruck, oh. Jakob, waren Sie das? Hallo, Jakob! Frau Gräfin wünschen? Oh, da liegen ja zwei von den Schwertern auf dem Boden. Darum habe ich ja eben nach Ihnen gerufen. Ich dachte, Sie wären die da. Die Schwerter sind, Frau Gräfin, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Aber Jakob, wenn was runterfällt, geht es immer mit rechten Dingen zu. Waren eben schlecht aufgehängt. Mit Verlaub, Frau Gräfin, Sie waren von mir eigenhändig aufgehängt. Und wenn ich etwas aufhänge, hängt es gut. Das kann schon sein. Aber sehen Sie doch, da, der Nagel ist aus der Wand ausgebrochen. Obwohl kein Mensch im Zimmer war? Oh, erlauben Sie, Frau Gräfin, aber mir schaudert. Machen Sie doch kein Gesicht, als hätten Sie es mit Gespenstern zu tun. Ich bitte, ein solches Gesicht machen zu dürfen. Denn wir haben es mit Gespenstern zu tun. Von mir aus, wenn sie es glücklich macht. Aber lassen Sie den Nagel eindübeln, ne? Vielleicht ist Ihr Gespenst so nett und hilft Ihnen dabei. Nicht spotten, Frau Gräfin. Bitte nicht spotten. Hören Sie doch bitte mit den Geschichten auf, mit denen Sie uns schon als Kinder auf Schloss Althausen geängstigt haben. Ich bin über das Alter hinaus. Außerdem, wir sind hier in der Stadt. Ich habe noch nie etwas von Stadtgespenstern gehört. Aber... Frau Gräfin haben etliche Möbel vom Schloss kommen lassen und in... Und da war ein Gespenst versehentlich mit eingepackt. Unsinn. Ich gebe zu, Frau Gräfin. Und genug, Jakob, ja? Bringen Sie das bitte wieder in Ordnung. Wie Frau Gräfin wünschen. Der Nagel wurde eingedübelt. Der Pumuckl verhielt sich ruhig. Erst als er wieder allein im Zimmer war, setzte er seine Entdeckungsreise fort. Der Meister Eder hatte doch von Uhren gesprochen, von kleinen und großen. Wo waren die? Er entdeckte sie im übernächsten Zimmer. Ist das ein Geticke und ein Geschwinge? Die kleine Uhr da, wie die schnell hin und her wedelt. Da muss ich ja lachen. Warum läufst du so schnell? Komm, lass dir doch Zeit, sonst geht dir der Tag so schnell vorbei. Nimm dir ein Beispiel an der großen Uhr da. Schau mal, da. Was, du kleines Ding, du willst nicht folgen? So, warte du, ich stell dir ein Bein und dann stolperst du und dann hört die Rennerei auf. Jawohl. So, jetzt stehst du still zur Strafe, jawohl. Jawohl. Darf mal sehen, ob ich... Ui, das sind ja noch andere, die ganz genauso rennen. Das ist aber höchst ungemütlich. Ich werde euch alle anhalten, verstanden? So, zuerst dich, so, und dann Nur die großen Langsamen, die dürften noch ticken. So ist es gut. Ja. So ist es eine Wohltat. Oh, ui, der Gespenster Jakob kommt. Ich bin gespannt, was der jetzt sagt, wenn die kleinen Uhren alle ganz stillstehen. Ui. Frau Gräfin, Frau Gräfin, oh, Herr des Himmels, Frau Gräfin. Was ist denn, Jakob? Oh, Frau Gräfin, die Uhren stehen. Mich schaudert, Frau Gräfin. Aber Jakob, Sie haben gestern vergessen, die Uhren aufzuziehen, das ist alles. Mit Verlaub, Frau Gräfin, ich habe sie aufgezogen. Ja, die Großen, die gehen ja auch noch. Die Kleinen stehen, weil sie eben schneller ablaufen. Die Kleinen stehen, weil sie angehalten wurden, Frau Gräfin, von Geisterhand. Ich mutmaße, wenn Sie gestatten, Frau Gräfin, dass Ihr bereits auf Schloss Althaus stets tätiger Urahn Aegidius uns hier heimzusuchen beliebt. Das liebe Gespenst Aegidius. Sie werden alt, Jakob. Sie fangen an, die Märchen zu glauben, die Sie selber erfunden haben. Die Uhren sind alle zur gleichen Stunde stehen geblieben, Frau Gräfin. Aber Jakob, Sie wissen doch, dass diese kleinen Uhren bei der leisesten Erschütterung schon stehen bleiben. Ich möchte nicht durch Widerspruch Frau Gräfins Unwillen erregen, aber Sie müssen mir gestatten, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache. Und diese Gedanken, Frau Gräfin, machen mich schaudern. Bitte schön, das ist Ihr Privatvergnügen. Mich schaudert's kein bisschen. Oh, sehr wohl, Frau Gräfin. Ihr könnt euch denken, mit welchem Vergnügen der Kobold das Gespräch angehört hat. Er als Schlossgespenst Aegidius. Das war der größte Spaß, den er sich vorstellen konnte. Der Meister Eder aber hatte bald nach dem Abtransport der Kommode entdeckt, dass sein Kobold verschwunden war. Sein erster Gedanke war natürlich, dass der Pumuckl seinen Vorsatz wahrgemacht hatte und mitgefahren war. Kurz entschlossen klemmte er sich einen Hobel unter den Arm und machte sich auf den Weg zur gräflichen Wohnung. Er kam dort kurz nach der Uhrengeschichte an. Grüß Gott! Grüß Gott! Oh, Herr Eder, wenn ich nicht irre. Nein, da irren Sie sich nicht. Ich komme nur, weil ich vergessen habe, die eine Schublade abzuhobeln. So. Die klemmt, wissen Sie. Aber das ist in einer Minute erledigt. Oh, bitte treten Sie ein, ja, Herr Eder. Ja, so. Wissen Sie, ich wollte Ihnen den Weg ersparen und weil ich sowieso gerade in der Gegend war. Sehr liebenswürdig. Herr Eder, bitte, hier steht die Kommode. Ah ja, da steht ja das Kommoderl. Ja, da passt ja sehr schön hin. Ja, und das werden wir gleich haben. So. Also, da wollte ich Sie noch was fragen. Ja? Ist Ihnen eigentlich irgendwas aufgefallen? An der Schublade? Nicht direkt an der Schublade, sondern mir, wie soll ich sagen, ich meine, ist Ihnen nicht sonst was aufgefallen? Ich weiß nicht, auf was Sie anspielen, Herr Eder. Ja, es klingt so dumm, aber ist nichts runtergefallen oder so? Die Schublade ist uns nicht heruntergefallen, wenn Sie das meinen. Ja, halten Sie mir jetzt nicht für narrisch, aber zum Beispiel die Schwerter da drüben. Die Schwerter? Ja. Herr Eder, woher wissen Sie, dass die Schwerter runtergefallen sind? Haben Sie, solange die Kommode bei Ihnen war, ähnliche Wahrnehmungen gemacht? Das ist höchst interessant. Dann ist das Gespenst doch an die Kommode gebunden. Ich habe es mir gleich gedacht. Hat er bei Ihnen auch gespuckt? Das ist bestimmt Aegidius, ein auf geheimnisvolle Weise umgekommener Vorfahre unserer Frau Gräfin. Ja, von mir aus nennen Sie ihn Aegidius. Ich nenne ihn Pumuckl. Pumuckl? Oh, das wird er Ihnen aber übel vermerken. Pumuckl ist kein hoffähiger Name. Ja, ich glaube eher, dass er es übel vermerkt, wenn Sie ihn Aegidius nennen. Er hat zwei Schwerter hinuntergeworfen und die Uhren zum Stehen gebracht. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Bitte, bitte, nicht zu laut. Ich höre die Frau Gräfin kommen. Ach, grüß Gott, Herr Eder. Nett, dass Sie uns... Aber was machen Sie beide denn für Gesichter? Sie schauen drein, als hätte ich Sie bei was ertappt. Wenn Frau Gräfin schon etwas gemerkt haben, dann erlaube ich mir, Folgendes auszusprechen. Herr Eder hat ebenfalls Aegidius bemerkt. Ah, da scheinen mir ja die zwei Richtigen zusammengekommen zu sein. Verzeihen Sie, aber ich halte Sie beide für Kind. Ja, ich verstehe Sie gut, Frau Gräfin, aber in dem Fall haben Sie nicht recht. Es ist zwar nicht der Ägidius, aber das ist ja letztlich wurscht, nicht? Ah, was ist es dann, lieber Meister? Bloßer Kobold, der Pumuckl. Und wenn Sie mich einen Augenblick hier allein lassen, dann wird er sichtbar und ich kann ihn mitnehmen und Sie haben dann Ihre Ruhe. Herr Eder, von Ägidius sind wir nicht zu befreien. Freilich, wenn Sie mich allein lassen, dann packe ich den kleinen Kerl und stecke ihn in die Taschen. Entsetzlich! Einen kleinen Kerl nennt er ihn. Oh Gott! Packen Sie ihn in Ihre Tasche oder wohin Sie wollen, aber hören Sie mit der Kinderei auf. Ist die Schublade in Ordnung? Ja, ja, schon. Na, dann danke ich Ihnen, Herr Eder. Ja? Schicken Sie mir bitte die Rechnung. Seien Sie meine Peace, Frau Gräfin. Ich will ja bloß, dass Sie Ihre Ruhe haben. Pumuckl, geh mit. Komm, sei gescheit. Aber Herr Eder. Ja, nachher halt nicht. Na, geh ich halt allein. Aber ich bin an nichts schuld. Für Gott. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Ich weiß, Sie haben es gut gemeint. Jakob, ich muss jetzt wegfahren. Bringen Sie Herrn Eder an die Tür und sagen Sie dem Chauffeur Bescheid. Sehr wohl, Frau Gräfin. Kommen Sie, Herr Eder. Natürlich ist der Pumuckl auf Meister Eders Aufforderung hin nicht mitgekommen. Die Sache machte ihm viel zu viel Spaß. Der Meister Eder stand ein wenig unschlüssig auf der Straße herum. Was sollte er nur machen? Er sah nach einiger Zeit die Gräfin wegfahren. Da kehrte er entschlossen um und klingelte nochmals an der gräflichen Wohnung. Jakob öffnete. Herr Eder! Ja, da werde ich noch einmal entschuldigen, schon. Es ist wegen dem Pumuckl. Herr Eder! Nehmen Sie bitte nicht dieses vulgäre Wort in den Mund. Nicht im Zusammenhang mit den gräflichen Ahnen. Ägidius wird es Ihnen tief verübeln. Glauben Sie mir's doch, das hat gar nichts mit Ihren Ahnen zu tun. Das ist ein Kobold und kein Gespenst. Gespenster gibt's wirklich nicht. Da hat die Frau Gräfin schon recht. Ich möchte Sie nicht kränken, Herr Eder. Aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es in gräflichen Familien des Öfteren Gespenster gibt. Aber niemals Kobolde. Kobolde entsprechen keiner vornehmen Tradition. Ja, von mir aus. Es ist ja auch kein gräflicher Kobold, sondern ein ganzer Schlichter, der bei mir in der Werkstatt haust. Möglich, dass bei Ihnen solches Gelichter haust, bei uns nicht. Sie kennen, der Pumuckl ist kein Gelichter. Das ist ein netter Kerl. Und wenn Sie mich reinlassen und allein schauen lassen, wo er ist, dann werden Sie schon sehen, dass Ihr Ägidius auch verschwunden ist. Ich glaube, Herr Eder, Sie wollen uns verhöhnen. Nein, ich will meinen Pumuckl wieder haben, das ist alles. Bedauere. Ich glaube, Herr Eder, Sie haben nicht den rechten Umgangston, um uns vom Grafen Ägidius zu befreien. Außerdem darf ich in Abwesenheit der Frau Gräfin niemand allein in die Wohnung lassen. Ja, nachher nicht. Aber wenn der Pumuckl das Gespräch da gehört hat, dann werden Sie was erleben, das sage ich Ihnen. Und jetzt endgültig für Gott. Wiedersehen, Herr Eder. Der Pumuckl hatte das Gespräch gehört. Und der Meister Eder hatte richtig prophezeit. Voll Zorn über die abfällige Art, in der der Diener Jakob über Kobolde gesprochen hatte, sprang er wie ein Floh in der gräflichen Wohnung hin und her. Ich sei ein Gelichter und keine vornehme Tradition. Kobolde haben die vornehmlichste Tradition, die es überhaupt gibt. Und das fordert Rache, fürchterliche Rache. Gespenster. Zuerst muss ich mal alles verstecken. Alles. Zuerst alle Uhrenschlüssel durcheinander bringen. Von den kleinen Uhren und zu den ganz großen Uhren und die von den ganz großen Uhren so zu den kleinen Uhren. Jawohl. Ah, der liebe Jakob, der soll an seinem Verstand, soll der zweifeln. Jawohl. Nicht Ägidius geht um, nein. Der Pumuckl geht um, jawohl. Der alte Klabauterer. Ein vulgärer. Ich gär wohl, aber nicht wohl, jawohl. Voll Zorn gär ich. Soll ich vielleicht alle Vasen runterwerfen, die... Nein, Vasen ist schlecht. Dann glaubt er wieder an Ägidius. Er soll aber an Kobolde glauben. An Kobolde. Jawohl, ich muss was ganz Koboldiges tun. Ich muss was tun, was Gespenster nicht tun. Aber was tun denn Wesen, die es nicht gibt? Ach, Ich hab's. Jemand, den es nicht gibt, der kann auch nicht zwicken und picken. Der kann, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Der Pumuckl rannte los und suchte Jakob. Er fand ihn in der Küche, wo er gerade seinen Nachmittagskaffee in Gesellschaft der Köchin trank. Der Pumuckl witschte hinein. Ich weiß, Fräulein Marie, Sie sind zu sehr irdischen Dingen zugewandt, als dass Sie dafür Verständnis hätten. Aber glauben Sie an den alten Mann? Nein, da gebe ich der Frau Gräfin recht. Gespenster gibt's nicht. Dagegen gibt's Tage, an denen alles schief geht. Da könnte man schon eher an den Kobold vom Herrn Eder glauben. Ja. Schenken Sie sich noch ein, es ist schon noch Kaffee drin in der Kanne. Bin zu frei, Marie. Wie haben Sie denn das jetzt gemacht? Der ganze Kaffee auf dem Boden und die schöne Kanne ist hin. Vor lauter Gespenster können Sie wohl die Kaffeekanne nicht halten. Ich weiß auch nicht, wie das zugegangen ist. Mich hat was am gezwickt und... Ihr Gespenst vielleicht. Nein, sowas tun Gespenster nicht, Marie. Wo ist denn der Putzlumpen? Den habe ich doch gerade vorhin noch in der Hand gehabt. Herr Stoffzeiten, wo ist denn der Putzlumpen? Ich hole Schaufel und Besen. Die Schaufel steht unterm Herd. Nein, sie steht nicht unterm Herd. Freilich, da habe ich sie doch vorhin hingestellt. Machen Sie halt die Augen auf. Es ist nutzlos, Augen aufzumachen, wenn man deutlich sieht, dass die Schaufel nicht da ist. Ja, wie schauen Sie denn überhaupt aus? Was? Voller Butter. Was? Da vorn runter sind Sie voller Butter. Voller Butter. Und Ihre Semmel liegt mitten im Café am Boden. Wann haben Sie denn jetzt die runtergeschmissen? Die habe ich ja gar nicht. Die schöne Livree. Frau Gräfin wird schelten. Marie, haben Sie ein Fleckmittel? Nehmen Sie das Benzin, da drüben steht's. So, da drüben? Nein, da steht... Es nicht da drüben. Es steht da drüben, ich sehe es doch. Tatsächlich. Er schmeißt das Benzin auch noch auf den Boden. Wo ist denn der Putzlumpen? Marie, ich bin an das Benzin gar nicht richtig hingekommen. Da ist es schon hinuntergefallen. Also hören Sie doch mit dem Unsinn auf, von allein fällt doch nichts runter. Also wenn ich jetzt nicht gleich den Putzlumpen finde, dann werde ich verrückt. Überflüssig. Der Putzlumpen, er liegt vor Ihnen auf dem Boden. Wer? Der Putzlumpen. Tatsächlich. Jetzt glaube ich selber an Gespenster. In diesem Falle, Marie, ziehe ich es vor, an Kobolde zu glauben. Das ist nicht gespenstisch, das ist boshaft. Was heißt da au? Man belebte mich neuerdings zu zwicken in dem... Ich werde Herrn Eder hierher bitten. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Der hat doch bloß einen Spaß gemacht. Möglich, Marie. Aber mir geht der Spaß zu weit. Die Tür ist offen, kommen Sie rein. Herr Eder. Ja, grüß Gott. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie störe, aber... Ist was passiert? Ja, man kann es so nennen. Man könnte es aber auch mit Ungeschicklichkeit erklären, Herr Eder. Haben Sie was runtergeschmissen? Woher wissen Sie das? Ich kenne halt meinen Pumuckl. Die Art, wie Sie über ihn gesprochen haben, die vertragt er gar nicht. Ich weiß nicht, Herr Eder, ob Sie nur zu scherzen belieben, aber Herr Eder, schauen Sie sich meine Livree an. Sauber. Da haben Sie sich ganz schön vollgeschmiert. Ich nicht. Ja, wer denn sonst? Falls Sie nicht gescherzt haben sollten und Ihr Angebot aufrechterhalten würden, Herr Eder, dann was würde... Was denn für ein Angebot? Ich meine, die Frau Gräfin ist nicht zu Hause und wenn Sie Lust hätten, Sie könnten jetzt über die Räume allein verfügen. So, und Sie von dem Gelichter befreien. Ja. Sie haben es doch gesagt, gell? Herr Eder, es war nicht so gemeint. Ich meine, am besten meine ich gar nichts mehr. Ja, das ist am besten. Also warten Sie, ich komme mit. Und wenn Sie nachher Ihre Ruhe haben, dann wird nie mehr über die Geschichte geredet. Ausgemacht. Gerne. Ausgemacht. Die Frau Gräfin, Herr Eder, schätzt es sowieso nicht. Ja, und was ist dann mit Ihrem Egidius? Ach, darüber werde ich nie mehr einen Ton verlieren. Gut, dann gehen wir. So kam der Meister Eder das dritte Mal an diesem Tag in die gräfliche Wohnung. Damit er seinen Kobold auch überall ungestört suchen konnte, ließ sich's der Diener Jakob angelegen sein, Marie zu einem Glas Wein einzuladen. Der Meister Eder aber ging von Zimmer zu Zimmer und rief: Pumucke! Pumucke! Pumucke, komm her! Jetzt gehen wir wieder heim, Pumucke! Pumucke! Pumucke! Der Pumuckl geruht in dem Lüster zu sitzen. Wenn der Herr Eder so gütig wäre, seine Augen zur Döcke zu heben, dann wäre ich gesonnen, ihn zu begrüßen. Feigrat, da sitzt er ja. Na, du musst es ja kreislich getrieben haben, dass man mich geholt hat. Nein, nein, nein, ich triebte es gar nicht kreislich, sondern grauselig. So. Die Kanne beliebte zu zerschellen. Das Benzin ließ es sich angelegen sein, auf den Küchenboden zu fließen. Und die Buttersemmel erlaubte sich, über den Anzug zu fallen. Und der Putzlumpen erfreute sich eines Versteckspieles. Mhm. Ah ja. Ja, du wirst so ein Bazi sein. Komm, geht's runter. Ich hab Hunger und du sicher auch. Hunger! Hunger! Nehmen Sie bitte dieses vulgäre Wort nicht in den Mund. Nicht im Zusammenhang mit vornehmen Pumuckeln. Es wird tiefstens verübelt. Du, wenn's jetzt nicht gleich runterkommst, dann fang ich an, was tiefstens zu verübeln. Oh nein, das würde nicht unserer vornehmen Tradition entsprechen. So. Ich bin nämlich kein Gelichter. Ich bin kein Gelichter. So, wenn man in einer Lampe sitzt mit so viel Lichter und sich so aufführt wie du, dann weiß ich nicht, ob das Wort Gelichter nicht vielleicht... Nein! Ich bin ja schon unten. Bin ich jetzt vielleicht immer noch ein Gelichter? Nein, jetzt nimmer. Komm her, setz dich in meine Taschen und wir gehen. Ja, nein, muss ich dich erst etwas fragen. Ist eine Tasche vielleicht etwas Vornehmes? Ja, äußerst vornehm. Komm, glaub mir's. Ja, dann glaube ich es. Weißt du, hier wird's mir nämlich allmählich etwas langweilig. Also keine Hobelspäne und überhaupt nichts. Keine Hobelbank und keine Säge, die immer so kreisch macht. Ja. Weißt du, wenn du das Holz immer so auseinanderschneidest. Ja, und keine Schaukel. Keine Schaukel, in der du dichten kannst. Ja, und kein warmes Pumuckelbett zum Schlafen. Ja, ne? Das ist wahr. Das ist wahr, kein Pumuckelbett zum Schlafen. Ach komm, gehen wir. Aber gehen wir ganz vornehm. Ja, wir gehen ganz vornehm. Ja. So. Ja. Ägidius, grüße den Herrn Jakob und beliebe ihn zu trösten, wenn er die Uhren aufziehen will. Die Schlüssel sind nämlich ein bisschen durcheinander geraten. Der Diener Jakob war eine Stunde lang damit beschäftigt, die richtigen Schlüssel zur richtigen Uhr zu finden. Aber er verlor kein Wort darüber. Er war nämlich doch nicht ganz sicher, ob er in seiner Verwirrtheit nicht selber die Schlüssel durcheinandergebracht hatte. Er wartete noch eine Zeit lang, ob sich Ägidius nicht wieder meldete. Vergebens. Dann beschloss er, gewillt zu sein, die Angelegenheit gehorsamst auf sich beruhen zu lassen. Vornehm ausgedrückt. Der Pumuckl aber fand es auf die Dauer zu anstrengend, gewillt zu sein, zur Kenntnis zu nehmen, etwas verüben zu müssen. Und das ist auch gut so, denn wir sind gewillt, die Geschichte jetzt zu beendigen.